Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Wir haben den 2.11.2020, 15 Uhr und 38. Boah, ich könnte so ins Telefon kotzen. Kennt ihr das? Ihr habt bei Facebook was zum Verkaufen auf Marketplace? Und ihr könnt schon am Profil! Kann man schon erkennen, dass es sich um einen Fruchtfliegenbestäuber handelt. Aber man ist ja freundlich, man hat Empathie im Herzen und antwortet dann trotzdem auf die Frage, ist dieser Artikel noch verfügbar? Und dann kommt dann die Nachricht, schreiben Sie mich doch mal bitte privat an. Und dann nennt man den Preis und dann kommt's. Man hat es schon geahnt. Ich möchte diesen Artikel kaufen. Ich werde Ihnen das Geld über TNT Schlag mich tot anweisen. Bah! Meine Güte, kack die Wand an. Also, boah. Ich weiß nicht, warum Facebook das wirklich nicht in den Griff kriegt. Und sorry, dass ich gerade ein bisschen... Leute, also da kriege ich ja wirklich Hämorrhoiden. Und es kommen so Nachrichten. Na, Hase, ist das noch verfügbar? Und dann denke ich, Hase? Da war doch was. Jetzt mal ganz im Ernst, also, da kriege ich wirklich harten Stuhlgang, ne? Gut, man kann mich auch Hase und Mausebärchen nennen, ne? Ist ja auch passiert. Aber wirklich, nein. So, das wollte ich nur mal loswerden, ein bisschen Luft lassen. Man kann es schon am Profilbild sehen, dass es sich um einen Fruchtfliegenbestäuber handelt. Und ich kann auch nicht irgendwie glauben, dass Leute darauf reinfallen, weil sie wollen nämlich deine E-Mail-Adresse haben und deine Kontodaten. Und über diese tun sie dann teure Sachen bei Amazon auf deinen Namen kaufen. Also niemals darauf eingehen, wenn irgendwas mit TNT kommt und so und so. Ich habe ja ganz frech zurückgeschrieben, ich stehe nur auf Western Union. Und da war er sofort raus. Jetzt geht's mir wieder besser. Besser. Knoten in der Zunge. So, in diesem Sinne, thank you for listening. Have a nice day. Ich wünsche euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Und ob Fruchtfliegenbestäuber oder Hoppelhasen. Nee. Also langsam habe ich die Schnauze voll. Schaui, thank you for listening. Bleibt mir gewogen.